Der relativ geringe Anteil von Arbeiter- und Unterschichtkindern unter den Abiturienten und Studierenden in Deutschland wird häufig, unter anderem auch von der OECD, als Indiz für eine mangelhafte Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems gewertet. Man kann aber auch zu anderen Schlüssen gelangen. Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis vor wenigen Jahrzehnten war das deutsche Bildungssystem weltweit führend und bot zumindest den Spitzenbegabungen der unteren und mittleren Schichten erhebliche Aufstiegschancen. Das passt, so scheint es, nicht zum ideologischen Mainstream. Als Gerhard Erdl, der deutsche Nobelpreisträger für Chemie im Jahre 2007, am 14. Oktober 2007 in der Sendung von Anne Will über den Unterricht in seiner schwäbischen Zwergschule voller Wärme erzählte, schnitt die Moderatorin ihm das Wort ab. Ich sehe eigentlich gar keine Korrelation zwischen Herkunft und Bildung. Und fertig war sie mit ihm. Je besser die Durchlässigkeit eines Bildungssystems ist, umso eher und umso nachhaltiger erschöpft sich das Potenzial an Höchst- und Hochbegabten aus den unteren Schichten. Ein besonders paradoxes und schlagendes Beispiel dafür lieferte die DDR, wo man Wert darauf legte, einen möglichst hohen Teil der Studenten aus der sogenannten Arbeiterklasse zu gewinnen. Zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten wurden geschaffen, mit dem Ergebnis, dass das akademische Potenzial der Arbeiter in der DDR schrumpfte. 1954 stammten 12% der Studenten an den wissenschaftlichen Hochschulen der DDR aus der sogenannten Intelligenz, mindestens ein Elternteil mit Hoch- oder Fachschulbildung, und 48% aus der sogenannten Arbeiterklasse. Dieser Anteil sank in den 40 Jahren des Bestehens der DDR kontinuierlich. 1989, bei der letzten Erhebung, stammten 78% der Studenten aus der Intelligenzschicht, nur noch 7-10% aus der Arbeiterklasse. Und damit weniger als in der Bundesrepublik, wo der Anteil 1989 bei 15% lag. Nun ist nicht überall Hochschule drin, wo Hochschule draufsteht. Intelligenzmessungen in der DDR zeigten, dass den durchschnittlich niedrigsten IQ die Studenten des Marxismus-Leninismus hatten. Die DDR hatte aber eine Einrichtung, die wirklich Hochbegabte förderte. Das war die sogenannte Mathematik-Olympiade. Dort stellte sich bereits 1970 heraus, dass der Anteil von Arbeiter- und Bauernkindern an der Endauswahl kontinuierlich sank, weil die Eltern der Teilnehmer am Wettbewerb zunehmend bereits selber den sozialen Aufstieg geschafft hatten. Deshalb kam die DDR-Bildungsforschung, deren Ergebnisse großenteils geheim gehalten wurden, schließlich nicht mehr daran vorbei, sich mit der Erblichkeit von Intelligenz auseinanderzusetzen. Es ist also gar nicht gesagt, dass der geringe Anteil von Arbeiter- und Unterschichtkindern in den deutschen Gymnasien und Hochschulen Ausdruck einer im Vergleich mit anderen Staaten überdurchschnittlichen sozialen Benachteiligung ist. Ebenso gut kann er auch die Folge von bereits vollzogenen Aufstiegen sein. Auch die Qualität der Abschlüsse ist zu beachten. 95% der Schüler in den USA besuchen die Highschool. 70% machen dort den Abschluss. Wenn in Finnland 90% eines Jahrgangs die Hochschulreife erwerben, so sind unter diesen auch zahlreiche zukünftige Krankenschwestern und Erzieher, weil diese Berufe dort eine Hochschulausbildung erfordern, während sie bei uns Lehrberufe sind. Die Zahlen sind also kein Beleg dafür, dass die Schüler mit einem IQ von 120 und mehr, das sind 10% der normal verteilten Grundgesamtheit, in Deutschland nicht auch zu über 90% das Abitur machen und anschließend studieren. Egal wie durchlässig ein Bildungssystem ist, immer und überall gilt die Logik, je durchlässiger das System, desto schneller und desto eher blutet die Unterschicht intellektuell aus. Übrig bleiben diejenigen, die nur einfache und mittlere Qualifikationen erwerben, und die sind am Arbeitsmarkt immer weniger gefragt. Diese Tendenz beobachten wir weltweit in allen Industriestaaten. Wer also sein Jura-Examen mit 6,5 Punkten besteht oder an einer Provinzuniversität nach 14 Semestern die Magisterprüfung in Germanistik ablegt, sollte sich gleich um eine Tätigkeit außerhalb seines Berufsfeldes bemühen, wenn er sein Einkommen stabilisieren will. Infolge der negativen Auslese einerseits, die umso unvermeidlicher wird, Je durchlässiger eine Gesellschaft ist und des sinkenden Bedarfs an einfacher, wenig qualifizierter Tätigkeit andererseits, wächst der Anteil der Bevölkerung, der der Unterschicht zuzurechnen ist, relativ und absolut. Diese Wachstumstendenz fördert der moderne Sozialstaat, indem er, zu Recht, all jene Gefährdungen beseitigt, die über Jahrtausende die Lebenserwartung und die Reproduktionsfähigkeit der jeweils Schwächsten oder am wenigsten Begünstigten überdurchschnittlich beeinträchtigt haben. Ungesunde Wohnverhältnisse, Mangelernährung und anderes mehr. Insofern ist es durchaus fraglich, ob die vielfach geäußerte Hoffnung berechtigt ist, dass eine höhere Durchlässigkeit innerhalb der Gesellschaft den Unterschichtanteil verringert. Erhöhte Durchlässigkeit bedeutet nämlich nicht nur, dass die Tüchtigen von unten verstärkt aufsteigen, sondern auch, dass die Untüchtigen von oben verstärkt absteigen.